Now, I told you this afternoon, ich habe euch heute Nachmittag gesagt, dass wir über zwei Dinge sprechen werden. About seed, über Säen and about redemption. Und über Erlösung. So let's talk a little bit about redemption. Also sprechen wir ein bisschen über Erlösung. I'm a passionate believer, ich bin ein leidenschaftlich Glaubender in this truth. Von folgender Wahrheit. You like my T-shirt? Gefällt euch mein T-Shirt? Life is about him. Im Leben geht es um ihn. Life is not about me, life is about him. Im Leben geht es nicht um mich, es geht um ihn. If you learn the secret, wenn du das Geheimnis lernst, ihr versteckt euch wieder im Dunkeln, ich kann die Leute nicht sehen. Let's make the video guy happy. Ah, die Videoleute sagten das. Machen wir die Videoleute glücklich. Look at this. The video people say they need more light on me, and I'm telling you, life is not about me. Schaut mal, die Videoleute sagen, sie brauchen mehr Licht über mir, und ich sage euch, im Leben geht es nicht um mich. I'm trying to convince the world life is about Jesus, and they try to make life about me. Seht ihr, ich versuche die Welt davon zu überzeugen, dass es im Leben um Jesus geht, und sie versuchen zu zeigen, dass es im Leben um mich geht. Jesus would say, how long do I have to be with you? Jesus würde sagen, wie lange muss ich bei euch bleiben? It's okay. Es ist okay. You stay in the dark, I'm in the light, okay. Ihr bleibt im Dunkeln, ich im Licht, okay. Jesus knows my heart. Jesus kennt mein Herz. I like to be in the light. Ich mag es nicht, im Licht zu sein. It's okay. Es ist okay. I am a passionate believer. Ich bin ein leidenschaftlich Glaubender. Of the to spread the news to the whole world, der die Nachricht in der ganzen Welt verbreiten will, that everything is about Jesus. Dass es bei allem um Jesus geht. In Jesus, you have everything you can need. In Jesus hast du alles, was du brauchen könntest. Hey Roman. Hey Roman. Next year I'm gonna write another book. Nächstes Jahr werde ich ein weiteres Buch schreiben. You can go and translate it into Czech. Du kannst es dann ins Tschechische übersetzen. Do you know what the title of the book will be? Weißt du, was der Titel des Buches sein wird? Jesus is enough. Jesus ist genug. I will show that if you have Jesus, you need nothing else. Ich werde zeigen, wenn du Jesus hast, brauchst du nichts anderes. Jesus is really enough. Jesus ist wirklich genug. I can guarantee you. Ich kann dir garantieren. There is nothing in your life that you need that you cannot find in Jesus. Es gibt nichts, was du brauchst in deinem Leben, das du nicht in Jesus finden kannst. He is your provision. Er ist deine Versorgung. He is your life. Er ist dein Leben. He is your health. Er ist deine Gesundheit. He can even be your energy if you want him to be. Er kann sogar deine Energie sein, wenn du möchtest, dass er das ist. If you want him to be. Wenn du möchtest, dass er das ist. The side effect is you won't sleep very much. Der Nebeneffekt ist, dass du nicht sehr viel schlafen wirst. So some people prefer sleep than to make Jesus their energy. Einige Menschen ziehen es vor, zu schlafen, als Jesus zu ihrer Energie zu machen. Daniel is throwing things at me right now. Daniel wirft jetzt gleich Dinge nach mir. I'm going to hide behind Marek. Ich werde mich hinter Marek verstecken. You know, Daniel and my wife, they have a very interesting relationship. Daniel und meine Frau haben eine sehr interessante Beziehung. You know, I can say anything about anyone. Ich kann alles über jeden sagen. But if I say anything that's not perfect about Daniel, I get in trouble with Debbie. Aber wenn ich irgendetwas über Daniel sage, das nicht perfekt ist, bekomme ich Probleme mit Debbie. She will defend him. Sie wird ihn verteidigen. No matter what he does. Egal, was immer er tut. She will even defend his habit of drinking Coke and eating McDonald's. Sie würde sogar seine Gewohnheit verteidigen, dass er Cola trinkt und bei McDonald's isst. Ja. Anyhow. So, look what the Bible says in Romans chapter 3. Doch zurück, schau, was die Bibel in Römer 3 sagt. And I cannot imagine. Ich kann mir nicht vorstellen, that I will stop preaching Jesus until the rest of my life. Dass ich aufhöre, Jesus zu predigen, solange ich lebe. Because the Bible is so clear, in Jesus you have everything. Denn die Bibel ist so klar, in Jesus haben wir alles. God doesn't need to do anything anymore for you. Gott muss nie wieder irgendetwas für dich tun. He did everything in Jesus. Er hat alles in Jesus getan. Just think of this simple statement. Denk nur an diese einfache Aussage. Christ lives in you. Christus lebt in dir. Let's imagine tonight that the Bible is true. Nehmen wir heute Abend mal an, dass die Bibel wahr ist. I mean, just for tonight. Nur heute Abend. Let's imagine the Bible is true. Stellen wir uns vor, die Bibel ist wahr. And Christ lives in you. Und Christus lebt in dir. Now you tell me one thing that you need that is not already in you. Jetzt sag mir eine Sache, die du brauchst und die nicht bereits in dir ist. If Christ is in you, what else could you need that's outside of you? Wenn Christus in dir ist, was kannst du dann noch brauchen, das außerhalb von dir ist? God, come to me and heal me. And Jesus said, where are you looking for? I'm inside of you. Gott, komm zu mir und heile mich. Und Jesus sagt, wo suchst du? Ich bin in dir. Open the heavens. And Jesus said, the open heaven lives inside of you because I am the open heaven. Öffne den Himmel. Und Jesus sagt, der offene Himmel lebt in dir, denn ich bin der offene Himmel. Jesus, give me wisdom. Jesus, gib mir Weisheit. The Bible says he has become our wisdom. Und die Bibel sagt, er ist unsere Weisheit geworden. And he lives inside of you. Und er lebt in dir. Do you know, when I go into meetings that are overwhelming, wenn ich in Treffen gehe, die mich überwältigen, Paul would say, I speak like a fool. Paulus würde sagen, ich spreche jetzt wie ein Dummkopf. You know, I speak in the natural. Ich spreche im Natürlichen. But I carry a lot of responsibility. Ich trage viel Verantwortung. The school of the prophetic and supernatural in two countries and we're opening a third country. Wir haben die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen in zwei Ländern und ein drittes Land kommt hinzu. Brazilian Kids Care with all the orphanages. Brazilian Kids Care mit all den Waisenhäusern. Now we are moving to the northeast and build a huge mission center. Jetzt ziehen wir in den Nordosten und bauen ein riesiges Missionszentrum. Then the teaching ministry that God has given me. Dann der Lehrdienst, den Gott mir gegeben hat. So I carry a lot of responsibility. Ich trage also viel Verantwortung. But I don't stress. Aber ich bin nicht gestresst. You know why? Weißt du warum? If I need wisdom, I look inside of me. I don't look outside. Wenn ich Weisheit brauche, dann schaue ich nicht nach innen. Ich suche nicht außerhalb. I don't look to God for wisdom. I look inside of me where Christ lives for wisdom. Ich schaue nicht zu Gott, um Weisheit zu erhalten. Ich schaue in mir, wo Christus lebt, nach Weisheit. If I'm overwhelmed by situation, here is what I do. Wenn ich von einer Situation überwältigt bin, mache ich Folgendes. I make a decision. Ich treffe eine Entscheidung. Like, think about it. Denk darüber nach. I always connect with Jesus inside of me to do what I need to do. Ich verbinde mich immer mit Jesus in mir, um das zu tun, was ich tun muss. If I would live the way so many Christians live, I could probably only do 30% of what I do. Wenn ich so leben würde, wie viele Christen leben, könnte ich wahrscheinlich nur 30% von dem tun, was ich tatsächlich tue. If you understand what it really means to be a Christian. Wenn du verstehst, was es wirklich bedeutet, ein Christ zu sein. Look at Romans chapter 3. Schau dir mal Römer 3 an. Verse 21. Ab Vers 21. But now the righteousness of God apart from the law is revealed. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Being witnessed by the law and the prophet. Die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. To everyone and all who believes. Die zu allen und auf alle kommt, die glauben. For there is no difference. Denn es ist kein Unterschied. Everybody has sinned and falls short of the glory of God. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Being justified freely by his grace, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Through the redemption that is in Christ Jesus. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Whom God set forth as appropriation by his blood. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird an sein Blut. Through faith. Durch den Glauben. To demonstrate his righteousness because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Um seine Gerechtigkeit zu demonstrieren, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. To demonstrate at the present time his righteousness. Um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu demonstrieren. That he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Where is boasting then? It is excluded. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. By what law? Durch welches Gesetz? Of works? Das der Werke? No, but by the law of faith. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Therefore we conclude, so kommen wir nun zu dem Schluss, that man is justified by faith apart from the deeds of the law. Dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. So look, in Jesus makes the Bible makes it very clear here. Die Bibel macht es wirklich klar hier. That there is only one way to be perfectly righteous before God. Dass es nur einen Weg gibt, um vollkommen gerecht vor Gott zu sein. And that's the law of faith. Und das ist das Gesetz des Glaubens. I found out in my 42, 43 years of serving Jesus. Ich habe in meinen 42, 43 Jahren, die ich Jesus diene, herausgefunden, that the majority of Christians believes salvation is by faith, righteousness is by works. Dass die Mehrheit der Christen glaubt, die Errettung kommt durch Glauben, die Gerechtigkeit kommt durch Werke. They come to Jesus, get their sins forgiven, and they believe they go to heaven. Sie kommen zu Jesus, ihre Sünden werden ihnen vergeben und sie glauben, dass sie in den Himmel kommen. But now they always believe if they want to be okay with God, they have to do the right things. Aber nun glauben sie immer, wenn sie okay mit Gott sein wollen, müssen sie das Richtige tun. You will never be okay before God because of what you do. Du wirst nie okay vor Gott sein durch das, was du tust. Never. Nie. You will be okay before God because of what Jesus did. Du bist okay vor Gott wegen dem, was Jesus getan hat. The Bible calls the law of faith. Das nennt die Bibel das Gesetz des Glaubens. The prophets declared it. Die Propheten haben es verkündet. It's established in the Bible. Es ist festgelegt in der Bibel. It's always been in God's heart. Es war schon immer in Gottes Herz. Whoever believes becomes instantly righteous. Wer immer glaubt, wird augenblicklich gerecht. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. It doesn't matter how you live. That doesn't change your status. Es ist egal, wie du lebst. Das ändert deinen Status nicht. I've been accused so many times. Ich wurde so oft beschuldigt, that I am leading Christians into a lifestyle of sin. Dass ich Christen in einen Lebensstil der Sünde hineinführe. Do you know, my German Telegram channel has been hacked. Mein deutscher Telegram-Kanal wurde gehackt. And we don't know who did it. Und wir wissen nicht, wer das getan hat. I don't care. Und mir ist es auch egal. You know, the word of God cannot be hacked, so let people hack whatever they want to. Das Wort Gottes kann nicht gehackt werden. Die Leute können von mir aus hacken, was sie wollen. But somebody wondered, aber jemand fragte sich, if there were Christians who did it, because there were a lot of Christians who actually hate me. Ob es Christen gab, die das taten, weil es viele Christen gibt, die mich tatsächlich hassen. And you know, it's true. Und weißt du, das stimmt. I get some messages that are not very nice. Ich bekomme ein paar Nachrichten, die nicht sehr nett sind. I mean, I think it's kind of sad, not for me, but for the people. Ich denke, dass es irgendwie traurig ist, nicht für mich, aber für die Personen. To you some of the message or tell you some of the message people sent to me, you wouldn't think that Christian would even be able to say something like that. Wenn ich euch ein paar Nachrichten vorlesen und zitieren würde, würdet ihr nicht glauben, was mir die Leute da schicken. Man sollte nicht denken, dass Christen so etwas überhaupt sagen können. And I've never worried. Und ich habe mir nie Sorgen gemacht. Because I've learned a very simple secret. Denn ich habe ein ganz einfaches Geheimnis gelernt. Tonight, when I put my head on the pillow, heute Abend, wenn ich meinen Kopf auf das Kissen lege, I don't care how many people applauded for me. Ist es mir egal, wie viele Menschen mir applaudiert haben. I don't care. Es ist mir egal. If I go bed tonight and put my head on the pillow, wenn ich heute Abend ins Bett gehe und meinen Kopf auf das Kissen lege, let's imagine Roman would say to me, und nehmen wir mal an, Roman hätte gesagt, I don't like you, ich mag dich nicht, the conference is over, die Konferenz ist vorbei, go home, geh nach Hause, I'm done, ich bin fertig mit dir, I wouldn't worry, würde ich mich nicht sorgen. I would say, okay. Ich würde sagen, okay, sorry, I upset you. Sorry, dass ich dich verärgert habe. Bye bye. Ciao, ciao. I wouldn't care. Es wäre mir egal. Because I really don't care what people think. I care what God thinks. Weil es mir wirklich egal ist, was Menschen denken. Es ist mir wichtig, was Gott denkt. And God thinks very well of me as long as I remain in Christ. Und Gott denkt sehr gut über mich, solange ich in Christus bleibe. But there are people who believe, aber es gibt Menschen, die glauben, that because I so strongly believe in righteousness by faith alone, weil ich so stark an Gerechtigkeit allein aus Glauben glaube, that I'm encouraging Christians to sin, würde ich Christen ermutigen zu sündigen. The people who know me very well, who walk with me, die Menschen, die mich sehr gut kennen und mit mir gehen, they know how much I hate sin, wissen, wie sehr ich Sünde hasse. Sin is evil, sin is destructive, I don't want anything to do with sin. Sünde ist böse, Sünde ist zerstörerisch. Ich möchte nichts mit Sünde zu tun haben. But listen. Aber hör zu. Not sinning does not make you righteous. Nicht zu sündigen macht dich nicht gerecht. The instant you believe in Jesus Christ for salvation, in dem Augenblick, wenn du glaubst, dass Christus deine Rettung ist, you have become perfectly righteous. Bist du vollkommen gerecht geworden. That instant. In diesem Augenblick. Let's imagine you're an alcoholic. Stellen wir uns mal vor, du bist ein Alkoholiker. You're a drug addict. Du bist ein Drogenabhängiger. And you sleep with 10 women every day. Und du schläfst mit 10 Frauen jeden Tag. You steal everybody's money to buy drugs. Du stiehlst von jedem Geld, um dir Drogen zu kaufen. And every day you beat people. Und jeden Tag schlägst du Menschen. The moment you hear the gospel, in dem Augenblick, in dem du das Evangelium hörst, and if you understand that you're a sinner, und du verstehst, dass du ein Sünder bist, and Jesus is the only forgiveness to your sin, und dass Jesus der Einzige ist, der dir deine Sünden vergeben kann, that moment you accept the sacrifice of Christ, you also have become righteous. In diesem Moment nimmst du das Opfer Jesu an und wirst gerecht. If tomorrow you hit another person, you are still righteous. Wenn du morgen eine andere Person schlägst, bist du immer noch gerecht. Wenn du morgen mit 10 Frauen schläfst, bist du immer noch gerecht. This is too shocking for the religious people. Das ist für die religiösen Menschen so schockierend. So Reinhard, I can sleep with 10 women. Also Reinhard, ich kann mit 10 Frauen schlafen. If you're stupid, go ahead. Wenn du dumm bist, mach nur. If you want to destroy your life, go ahead. Wenn du dein Leben zerstören möchtest, mach nur. Sin will always destroy your life. Sünde wird dein Leben immer zerstören. But not sleeping with women does not make you right before God. Aber nicht mit Frauen zu schlafen macht dich nicht gerecht vor Gott. The sacrifice of Jesus has made you so perfectly righteous. Das Opfer Jesu hat dich so perfekt gerecht gemacht. That God looks at you and he sees you as if you would have never committed a single sin in your life. Dass Gott auf dich schaut und dich so sieht, als wenn du niemals eine Sünde begangen hättest. Think. Denk mal. The Bible says God remembers our sins no more. Die Bibel sagt, Gott erinnert sich unserer Sünden nicht mehr. How can this be? Wie kann das sein? Listen carefully. Hör mir aufmerksam zu. Do you know why God doesn't remember your sins? Weißt du, warum Gott sich deiner Sünden nicht erinnert? Because Jesus never sinned and you have received Jesus's righteousness. Weil Jesus nie sündigte und du die Gerechtigkeit Jesu empfangen hast. This is so simple and too deep for too many people. Das ist so einfach und zu tief für so viele Menschen. Jesus never sinned. Jesus sündigte nie. On the cross Jesus took your sinful nature and gave you his righteous nature. Am Kreuz nahm Jesus deine sündige Natur und gab dir seine gerechte Natur. So God doesn't look at you and says, oh wow, he was kind to his wife today. He didn't look at another woman. He's really righteous. Gott schaut also nicht auf dich und sagt, oh wow, er war heute freundlich zu seiner Frau. Er schaute nicht auf eine andere Frau. Er ist wirklich gerecht. And he doesn't say, oh, he's been really mean today. He's not righteous today, not very much. Und er sagt nicht, er ist heute wirklich gemein. Er ist nicht besonders gerecht heute. Righteousness comes by what the Bible calls the law of faith. Gerechtigkeit kommt durch das, was die Bibel das Gesetz des Glaubens nennt. That means. Das bedeutet. Your faith in Jesus gives you his nature that has never sinned. Dein Glaube in Jesus gibt dir seine Natur, die nie sündigte. So the reason why God doesn't remember your sin anymore because there's nothing to remember. Der Grund, warum Gott sich an deine Sünden nicht mehr erinnert, ist der, dass es nichts mehr zu erinnern gibt. Think. Denk mal. What's there to remember? Was ist da zu erinnern? Do you think that God has one memory of Jesus sinning? Denkst du, Gott hat auch nur eine Erinnerung an das Sündigen von Jesus? Is there one memory of Jesus ever sinning and God says, ah ja, when he was 15. Oh my goodness. Ist da eine einzige Erinnerung daran, wo Jesus sündigte und Gott sagte, ja, als er 15 war, oh du meine Güte. Jesus has never sinned and his perfect nature was given to me. I have never sinned. Da Jesus nie sündigte und seine perfekte Natur mir gegeben wurde, habe ich nie gesündigt. Hello, Reinhard, I remember you've sinned. Oh, Reinhard, ich erinnere mich daran, dass du gesündigt hast. Deswegen spreche ich nicht mit dir darüber, sondern nur mit Gott, weil er sich nicht daran erinnert. Who is the accuser of the brethren? Wer ist der Ankläger der Brüder? The devil. Der Teufel. Who justifies? Wer spricht gerecht? God. Gott. So we have received this perfect nature It's an innocence, like I've never done anything wrong. Also wir haben diese perfekte Natur erhalten. Es ist eine Unschuld, wie wenn ich nie etwas falsch gemacht hätte. I told the people last week in Switzerland and Germany. Ich sagte letzte Woche zu den Leuten in der Schweiz und Deutschland. No Christian acts according to his identity. Kein Christ handelt gemäß seiner Identität. Every Christian acts according to his perceived identity. Jeder Christ handelt gemäß seiner wahrgenommenen Identität. That's an incredible key to Christian life. Das ist ein unglaublicher Schlüssel zum christlichen Leben. If I perceive myself as so perfectly righteous like Jesus, what do you think I'm still going to struggle with sin? Wenn ich mich für so vollkommen gerecht halte wie Jesus, meinst du, dass ich dann immer noch mit der Sünde kämpfen werde? Think how we have believed this awful lie. Denk mal, wir haben diese schreckliche Lüge geglaubt. Salvation by faith, righteousness by works. Rettung durch Glauben, Gerechtigkeit durch Werke. No. Nein. Salvation by faith, righteousness by faith. Rettung durch Glauben, Gerechtigkeit durch Glauben. I guarantee you. Ich garantiere dir. If you can believe in your heart, dass wenn du in deinem Herzen glauben kannst, in who you are in Jesus Christ, wer du in Jesus Christus bist, that's how you're going to act. So wirst du auch handeln. You're not going to act differently to how you perceive yourself. Du wirst nicht anders handeln, als du dich selbst wahrnimmst. Our Sam Clayton is the most perfect story of redemption in Debbie's and my life. Unser Sohn Clayton ist die perfekteste Geschichte von Erlösung in Debbie's und meinem Leben. In the last 6 months, the transformation in Clayton's life is greater than any transformation I've witnessed in 42 years of serving Jesus. Die Verwandlung in Claytons Leben in den letzten 6 Monaten ist größer als alles, was ich an Verwandlung in 42 Jahren meines Dienstes für Jesus erlebt habe. It's the truth. Das ist die Wahrheit. Because I refuse to allow him to think the wrong things about himself. Weil ich mich weigerte, ihm zu erlauben, die falschen Dinge über sich selbst zu denken. Over and over and over again we had conversations. Immer und immer wieder hatten wir Gespräche. Clayton, this is not who you are. Clayton, das bist du nicht. Don't listen to the people. Hör nicht auf die Leute. Don't listen to your past. Hör nicht auf deine Vergangenheit. Don't worry about your childhood. Mach dir keine Sorgen über deine Kindheit. How many people tried to convince you if I would be a good father, I would go to therapy with Clayton. So viele Leute versuchten, mich davon zu überzeugen, dass wenn ich ein guter Vater wäre, ich mit Clayton zur Therapie gehen würde. Christian counselors and Christian psychotherapists. Sie hatten mir bereits christliche Seelsorger und christliche Psychotherapeuten gefunden. Reinhard, he was abused. Reinhard, er wurde missbraucht. He was a child who lived on the street. Er war ein Straßenkind. He lived in the orphanage. Er lebte im Waisenhaus. I said, if he can believe who he really is, he doesn't need counseling anymore. Ich sagte, wenn er glauben kann, wer er wirklich ist, braucht er keine Seelsorge mehr. While your therapist wants to talk about your past, Jesus wants to talk about your future. Während dein Therapeut über deine Vergangenheit sprechen will, will Jesus über deine Zukunft sprechen. Why would I want to talk to a human being about my past if I can talk to Jesus about my future? Warum sollte ich mit einem Menschen über meine Vergangenheit sprechen, wenn ich mit Jesus über meine Zukunft reden kann? Once I understood this, als ich das verstanden hatte, I realized the only past that Jesus likes to talk to me about is the past of the cross. Wurde mir klar, dass die einzige Vergangenheit, über die Jesus mit mir sprechen möchte, die Vergangenheit des Kreuzes ist. Reinhard, I did everything. Reinhard, ich habe alles getan. You're a new creation, just believe it. Du bist eine neue Schöpfung, glaub es nur. You're righteous, believe it. Du bist gerecht, glaub es. You're healed, believe it. Du bist geheilt, glaub es. You know, when I started to tell people, als ich anfing, den Leuten zu sagen, I don't want anybody to say to me, God bless you. Dass ich nicht möchte, dass jemand zu mir sagt, Gott segne dich. You should have seen what happened in the Christian world. Du hättest sehen sollen, was in der christlichen Welt passiert ist. I've been stoned and crucified and accused of blasphemy and heresy so many times. Ich wurde so oft gesteinigt und gekreuzigt und der Gotteslästerung und Ketzerei beschuldigt. People looked at me and said, now you've really gone extreme. Die Leute schauten mich an und sagten, jetzt bist du wirklich extrem geworden. And they tried to quote Bible verses to me out of context and out of the finished work of the cross. Sie versuchten mir Bibelverse zu zitieren, die aus dem Zusammenhang gerissen waren und nicht mit dem vollbrachten Werk am Kreuz zu tun haben. And I said, I'm not going to change what I believe. Ich sagte, ich werde nicht ändern, was ich glaube. I've been given everything I need to an incredible, wonderful life. It's the truth. Ich habe alles bekommen, was ich brauche, um ein unglaublich wunderbares Leben zu führen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Righteous people deserve to be healed. Gerechte Menschen verdienen es, geheilt zu sein. Righteous people deserve to prosper. Gerechte Menschen verdienen Erfolg und Wohlstand. Righteous people deserve to be blessed. Gerechte Menschen verdienen es, gesegnet zu sein. Because you are righteous by faith, you deserve to be blessed, prosperous, healthy, victorious, happy, joyful, peaceful. Weil du durch Glauben gerecht bist, verdienst du es, gesegnet, wohlhabend, gesund, siegreich, glücklich, fröhlich und voller Frieden zu sein. But of course, if in your heart you're not sure that you're righteous by faith alone. Aber natürlich, wenn du dir in deinem Herzen nicht sicher bist, dass du allein durch Glauben gerecht bist, you still need somebody who says, God bless you, brother, God bless you, sister. Brauchst du immer noch jemanden, der zu dir sagt, Gott segne dich, Bruder, Gott segne dich, Schwester. But if you're sure you're righteous, you think, God bless me what? Righteous people are blessed. Aber wenn du sicher bist, dass du gerecht bist, dann denkst du, Gott segne mich mit was? Gerechte Menschen sind gesegnet. You can go, if you speak English, and talk to Debbie, not tonight, tomorrow. Falls du Englisch sprichst, kannst du zu Debbie gehen und sagen, nicht heute Abend, morgen. Tonight we're gonna let her sleep. Heute Abend lassen wir sie schlafen. But you can ask Debbie, aber du kannst Debbie fragen, how radically my life transformed when I believed these things in my heart. Wie radikal sich mein Leben veränderte, als ich diese Dinge in meinem Herzen glaubte. It is like magic. Everything suddenly worked out perfect. Es ist wie Magie. Plötzlich funktionierte alles perfekt. Even difficult situations always turned out good. Selbst schwierige Situationen endeten immer gut. In the beginning, the most spoken sentence from Debbie was this. Am Anfang war der Satz, den Debbie am meisten sagte, dieser. Typical you. Typisch du. Typical you. Typisch du. It doesn't matter how bad it looks, it always goes good. Egal wie schlimm es aussieht, es wird immer gut. In Brazil, people said to me. In Brasilien sagten die Leute zu mir. This is almost freaky. Das ist schon fast unheimlich. It's like they're telling stories about my life, how I'm just happily living my life and everything goes so good. Sie erzählten Geschichten über mein Leben, wie ich einfach glücklich mein Leben lebe und alles läuft so gut. Weißt du warum? Because I'm righteous. Weil ich gerecht bin. Righteous people have a great life. Gerechte Menschen haben ein großartiges Leben. But I'm never righteous because I did one thing right. Aber ich bin nie gerecht, weil ich auch nur eine Sache richtig gemacht habe. The law of faith that made me so perfect. Es ist das Gesetz des Glaubens, das mich so perfekt machte, that God sees me innocent. Dass Gott mich als unschuldig ansieht. So now there's no accusation. Nun gibt es keine Anklagen. No condemnation. Keine Verdammnis. It doesn't matter what I do, my status before God never changes. Es ist egal, was immer ich tue, mein Status vor Gott ändert sich nie. But look what he says in verse 24. Aber schau, was in Vers 24 steht. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Through the redemption that is in Christ Jesus. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. God is a God of redemption. Gott ist ein Gott der Erlösung. Jesus is the redemption of God revealed. Jesus ist die Erlösung Gottes, die offenbart wurde. Now the word redemption in the original language, it is a compound word made out of two words. Das Wort Erlösung im Urtext ist ein Wort, das aus zwei Begriffen zusammengesetzt wurde. And it's really cool because the two words have this meaning. Und das ist wirklich cool, denn die beiden Begriffe haben diese Bedeutung. The one word is to pay a price. Das eine ist, einen Preis zu bezahlen. And the second word is to set free. Und das zweite Wort ist, freizusetzen. It has to do with slavery. Es hat mit Sklaverei zu tun. When you pay for a slave, that slave has become free. Wenn man für einen Sklaven bezahlte, wurde der Sklave frei. Now, God is a God of redemption. Gott ist ein Gott der Erlösung. And I want you to think about an aspect tonight that I've never talked about it, I think. Und ich möchte, dass ihr heute Abend über etwas nachdenkt, über das ich noch nie gesprochen habe, denke ich. Because I think we limit redemption. Denn ich denke, wir begrenzen Erlösung. We limit redemption, unfortunately, to Jesus forgave my sin, so one day I go to heaven. Wir begrenzen Erlösung leider auf Jesus vergab mir die Sünden, deshalb komme ich in den Himmel. But I believe that's way too little. Aber ich glaube, das ist viel zu klein. Jesus himself paid the highest possible price. Jesus selbst bezahlte den höchstmöglichen Preis. The Bible says we have redemption by his blood. Die Bibel sagt, wir haben Erlösung durch sein Blut. So Jesus did not just pay anything. He paid with his life. Das heißt, Jesus zahlte nicht nur mit irgendetwas, er bezahlte mit seinem Leben. I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. Do you think to pay the life of the perfect Jesus is a low or a high price? Glaubst du, dass es ein niedriger oder ein hoher Preis ist, wenn er mit dem Leben des vollkommenen, gerechten Jesus bezahlt wurde? A very high price. Ein sehr hoher Preis. I agree. Dem stimme ich zu. The highest possible price that can be paid was paid for you. Der höchstmögliche Preis wurde für dich bezahlt. So do you really think that Jesus paid such a high price? Also denkst du wirklich, dass Jesus so einen hohen Preis bezahlte? For you to have a miserable life that at the end of 80 years you can go to heaven. Damit du ein elendes Leben führst, um am Ende von 80 Jahren in den Himmel zu kommen? What kind of a gospel is that? Was für ein Evangelium ist das? What kind of a redemption is that? Was für eine Erlösung ist das? Jesus paid the highest price to purchase me out of slavery. And I live like a slave the rest of my life. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt, um mich aus der Sklaverei freizukaufen, und ich lebe für den Rest meines Lebens als Sklave. This frustrates me so much. Das frustriert mich so sehr. It frustrates me when we make redemption something about after this life. Es frustriert mich, wenn wir die Erlösung zu etwas nach diesem Leben machen. Do you know why it frustrates me? Weißt du, warum es mich frustriert? Because it's like a smack in the face of Jesus. Weil es wie ein Schlag ins Gesicht von Jesus ist. I don't like it. Ich mag es nicht. I'm trying to convince my people in Brazilian Kids Care about the power of redemption. Ich versuche meine Leute bei Brazilian Kids Care von der Kraft der Erlösung zu überzeugen. I told them at the last meeting. Ich habe ihnen beim letzten Treffen gesagt, Jesus did not pay such a high price so that the orphans and the street children can have a house, food, clothes and beloved. Jesus hat nicht so einen hohen Preis bezahlt, damit die Waisen ein Haus, Essen, Kleidung haben und geliebt werden. You don't need me for that. Ihr braucht mich nicht dafür. Give a nice person money and they can do the same thing. Gib einem netten Menschen Geld und er kann dasselbe tun. Find a nice person who loves children, give them some money and they will build some beautiful orphanages. That's not what I'm here for. Finde einen netten Menschen, gib ihm Geld und er wird ein paar wunderschöne Waisenhäuser bauen. Dafür bin ich nicht da. I am here to show the redemptive power of the Lamb of God to Brazil. Ich bin hier, um Brasilien die Erlösungskraft des Lammes Gottes zu zeigen. And you know what the redemptive power is? Und weißt du, was die Erlösungskraft ist? Jesus paid so much, dass Jesus so viel bezahlt hat. He purchased a traumatized baby that was already raped when he was 6 months old. Damit er ein traumatisiertes Baby erkaufte, das bereits mit 6 Monaten vergewaltigt worden ist. And here on this earth, und hier auf dieser Erde, he's turning this baby into a successful, prosperous, victorious, healthy human being. Verwandelt er dieses Baby in ein erfolgreiches, wohlhabendes, siegreiches, gesundes, menschliches Wesen. With dignity and value. Mit Würde und Wert. Redemption means a price has been paid for absolute freedom. Erlösung bedeutet, ein Preis wurde bezahlt für vollkommene Freiheit. Absolute freedom includes freedom from your trauma. Absolute Freiheit beinhaltet auch Freiheit von deinem Trauma. God has a story of redemption for your greatest trauma. Gott hat eine Geschichte der Erlösung für dein größtes Trauma. Where sin is great, grace is even greater. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade nur noch größer. I dream of Christians that believe in redemption. Ich träume von Christen, die an Erlösung glauben. I dream of Christians that say my story was a mess and then the redemption entered. Ich träume von Christen, die sagen, meine Geschichte war ein Chaos und dann trat die Erlösung hinein. I dream of Christians that say. Ich träume von Christen, die sagen, the therapist said it'll take you 15 years and then redemption entered my life and it changed in an instant. Die Therapeuten sagten, ich brauche 15 Jahre dafür und dann trat Erlösung in mein Leben und es wurde in einem Augenblick verändert. I dream of Christians that stand up and say. Ich träume von Christen, die aufstehen und sagen, I was in bondage for 30 years. Ich war 30 Jahre lang gebunden. Redemption entered and I became free. Erlösung trat ein und ich wurde frei. The power of redemption is so great. Die Kraft der Erlösung ist so groß. that there is not a single area of your life that is not supposed to be redeemed. Dass es keinen einzigen Bereich deines Lebens gibt, der nicht erlöst sein sollte. We have to stop believing religious lies that God is allowing the bad stuff to teach you a lesson. Wir müssen aufhören, den religiösen Lügen zu glauben, dass Gott die schlechten Dinge erlaubt, weil er uns eine Lektion lehren will. I guarantee you. Ich garantiere dir. At the end of the life, when Christians go to heaven, their shock will be greater when they are there than it was here on earth. Am Ende des Lebens, wenn Christen in den Himmel kommen, wird ihr Schock dort größer sein als hier auf der Erde. You know why? Weißt du warum? They're going to look in the eyes of Jesus and they say, Jesus, why didn't you do something about my situation? Sie werden in die Augen von Jesus schauen und sagen, Jesus, warum hast du nichts wegen meiner Situation getan? And Jesus with tears in his eyes will say, und Jesus wird mit Tränen in den Augen sagen, I did everything, why didn't you take it? Ich habe alles getan, warum hast du es nicht genommen? I did everything, why didn't you believe it? Ich tat alles, warum hast du es nicht geglaubt? I have laid down my life to bring redemption. Why did you limit it? Ich habe mein Leben niedergelegt, um Erlösung zu bringen. Warum hast du sie beschränkt? My dear friend here tonight. Mein lieber Freund hier heute Abend. There is not a single situation that you have ever lived through. Es gibt keine einzige Situation, die du jemals durchlebt hast. I don't care how painful it was. Es ist mir egal, wie schmerzhaft sie war. I don't care how hard it was. Es ist mir egal, wie hart sie war. I don't care how destructive it was. Es ist mir egal, wie zerstörerisch sie war. There is nothing that ever happened to your life. Es gibt nichts, das jemals in deinem Leben passiert ist, where the redemption of Jesus is not supposed to manifest itself. In dem sich die Erlösung von Jesus nicht manifestieren könnte. His blood is powerful enough to redeem the greatest mess. Sein Blut ist stark genug, um den größten Schlamassel zu erlösen. He brought redemption to Saul, the guy who murdered the Christian, to make him the greatest preacher of grace. Er brachte Erlösung für Saulus, den Mann, der die Christen umbrachte, um ihn zum größten Prediger der Gnade zu machen. He brought redemption to Peter, who denied him to let him preach the first sermon was ever preached. By the church. Er brachte Erlösung für Petrus, der ihn verleugnete, um ihn die erste Predigt halten zu lassen, die jemals in der Gemeinde gepredigt wurde. The whole story of Jesus is a story of redemption. Die ganze Geschichte von Jesus ist eine Geschichte der Erlösung. My life is a story of redemption. Mein Leben ist eine Geschichte der Erlösung. I was abused as a child. It could have destroyed me. But I allowed Jesus to redeem my pain. Ich wurde als Kind missbraucht. Es hätte mich zerstören können. Aber ich erlaubte Jesus, meinen Schmerz zu erlösen. Today, I allowed him to use my pain. Heute erlaube ich ihm, meinen Schmerz zu gebrauchen. I could sit somewhere as a victim. Ich könnte irgendwo als Opfer sitzen. Oh, my life was so hard. Oh, mein Leben war so schwer. My childhood was so difficult. Meine Kindheit war so schwierig. I wasn't protected. Ich war nicht beschützt. I was abused. Ich wurde missbraucht. Traumatized. Ich wurde traumatisiert. Nobody loves me. Keiner liebt mich. But at least one day I'll go to heaven. Aber zumindest komme ich in den Himmel. I have learned, ich habe gelernt, that even if you walk through hell, for Christians there's redemption in hell. Dass selbst dann, wenn du durch die Hölle gehst, gibt es für Christen Erlösung in der Hölle. Reinhard, where is it in the Bible? Reinhard, wo steht das in der Bibel? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. Selbst wenn ich durch das Tal der Todesschatten wanderte, fürchte ich kein Unheil, denn du bist mit mir. And right there you prepare for me a table before my enemy. Und genau dort bereitest du mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Right there you don't say, hang on, one day I'll bring you to heaven. Genau dort sagst du nicht, halt fest, eines Tages bringe ich dich in den Himmel. Valley of shadow of death, there is party for Christians. Selbst im Tal der Todesschatten ist eine Party für Christen. A table prepared in the face of my enemy. Ein gedeckter Tisch im Angesicht meiner Feinde. Do you know what God wants to do through you? Weißt du, was Gott durch dich tun möchte? Every time the devil won a round against you. Jedes Mal, wenn der Teufel eine Runde gegen dich gewonnen hat. He wants to be the power of redemption to be so strong. Möchte Gott die Erlösungskraft sein, die so stark ist, that you can rub the devil's nose in his victory. Dass du dem Teufel seinen Sieg unter die Nase reiben kannst. Look, devil, you thought you got me there. Here, take that. Schau her, Teufel, du hast gedacht, du hättest mich hier gekriegt. Nimm das. Watch the power of the redemption of Jesus. Schau mal, welche Kraft die Erlösung von Jesus hat. See, Jesus paid a price so high, Jesus hat einen Preis bezahlt, der so hoch ist, he can redeem any situation, any circumstance, it doesn't matter what it is. Dass wir jede Situation erlösen können, jeden Umstand, ganz egal was es ist. He doesn't need good stuff to make something good out of it. Er braucht nichts Gutes, um etwas Gutes daraus zu machen. Anybody can do that. Jeder kann das tun. Jesus is specialist in redemption. Jesus ist Spezialist in Erlösung. That means, das heißt, slavery, Sklaverei, destruction, Zerstörung, addiction, Abhängigkeit, trauma, Traumata, price paid, Preis bezahlt. I pull you out of that mess, ich ziehe dich heraus aus diesem Schlamassel, and I'm gonna write a beautiful story with you. Und ich schreibe eine wunderschöne Geschichte mit dir. That's redemption. Das ist Erlösung. You used to be a slave, but now you're free. Du warst früher ein Sklave, aber jetzt bist du frei. How many Christians walk like they have not even been redeemed? Doch wie viele Christen leben so, als ob sie nie erlöst worden wären? How many Christians walk like they are victims of their past? Wie viele Christen leben, als ob sie Opfer ihrer Vergangenheit wären? One day, I know he will come back for me. Eines Tages, ich weiß, dann wird er für mich zurückkommen. We just have to be faithful. Wir müssen einfach treu sein. Maranatha, Maranatha, one day. Maranatha, Maranatha, eines Tages. Just hang in there. Halte einfach fest, halte fest. Tomorrow is going to be a better day. Morgen wird ein besserer Tag. Listen, your day of redemption is now. Hör zu, dein Tag der Erlösung ist jetzt. Right now is your moment of redemption. Take it. Genau jetzt ist dein Moment der Erlösung. Ergreif ihn. I've never seen a Christian in my life, ich habe in meinem Leben noch nie einen Christen gesehen with a victim mentality, mit einer Opfermentalität, who's experienced the redemption of Jesus now. Der die Erlösung von Jesus jetzt erlebt hat. Yeah, they'll go to heaven one day. Ja, sie gehen eines Tages in den But Himmel. They don't walk in the redemptive power of God. Aber sie wandeln nicht in der Erlösungskraft von Gott. And the redemption that Jesus brought for us is not just for the future. Doch die Erlösung, die Jesus für uns brachte, ist nicht nur für die Zukunft. It's for today. Sie ist für heute. So the first thing you have to do, das erste, was du tun musst, is you have to stop being a victim. Ist aufzuhören, ein Opfer zu sein. But you know why so many Christians don't like that? Aber weißt du, warum so viele Christen das nicht mögen? Do you want to know? Wollt ihr das wissen? You don't want to know. Okay, then I won't tell you. Ihr wollt es nicht wissen. Okay, dann werde ich es euch nicht sagen. Okay. One wants to know. We'll talk later. Das ist okay. Okay, einer möchte es wissen. Wir unterhalten uns später. Zwei Leute. Wir sprechen später. Los, ihr könnt rufen. Good. Gut. I will tell you why so many Christians don't want to stop being a victim. Gut, ich werde euch sagen, warum so viele Christen nicht aufhören wollen, ein Opfer zu sein. Because now they have no more excuses. Weil sie nun keine Ausreden mehr haben. No more excuses. Keine Ausreden mehr. They can't blame the past. Sie können nicht mehr ihre Vergangenheit beschuldigen. They can't blame the parents. Sie können nicht die Eltern beschuldigen. They can't blame the devil. Sie können nicht den Teufel beschuldigen. They can't blame God. Sie können Gott nicht beschuldigen. They can't even blame their wives. Sie können noch nicht einmal ihre Ehefrauen beschuldigen. Imagine that. Stellt euch das einmal vor. Nobody left to blame. Niemand kann mehr beschuldigt werden. Because the moment you understand you are not a victim of your past because there is a redemptive purpose of God for your life. Denn in dem Moment, in dem du verstehst, dass du kein Opfer deiner Vergangenheit bist, weil es eine erlösende Absicht Gottes für dein Leben gibt, you will not walk anymore like this. I don't deserve it. I'm not worthy. I was hurt. I was wounded. I was rejected. Wirst du nicht mehr so herumlaufen? Ich verdiene es nicht. Ich bin es nicht wert. Ich wurde verwundet. Ich wurde verletzt. Ich wurde abgelehnt. You walk like this. Du gehst so. The past is gone. Die Vergangenheit ist vorbei. Jesus paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. My life is a story of redemption. Mein Leben ist eine Geschichte der Erlösung. What used to be defeat is now victory. Was früher Niederlage war, ist nun Sieg. What used to be the DNA of my mom and dad is now the DNA of my father in heaven. Was früher die DNA von meiner Mama und meinem Papa war, ist nun die DNA meines Vaters im Himmel. What used to be really bad has now the blood print of Jesus on it. Was wirklich schrecklich war, hat nun den Blutabdruck von Jesus drauf. Listen. Hör zu. Shall I tell them? Soll ich es ihnen sagen? What do you think? Was denkst du? You think so? Denkst du? I think it's dangerous. Ich denke, es ist gefährlich. It, very dangerous. Wirklich sehr gefährlich. Doesn't matter. Es ist egal. Okay, Marek, you do that anyway. Marek said, I can do it in here. Okay, Marek sagt, ich kann es hier machen. Roman said, I can do it here. Roman sagt, ich kann es hier machen. Guys, I made, looking back, Leute, wenn ich zurückschaue, one of the greatest mistakes in my life a little bit more than 20 years ago. Habe ich einen der größten Fehler in meinem Leben gemacht, vor mehr als 20 Jahren. And I'm honestly serious about this. Und ich meine das wirklich ernst. I did a special course to be trained in counseling. Ich machte einen speziellen Kurs, um in Seelsorge ausgebildet zu werden. In Christian counseling. In christlicher Seelsorge. I'm sorry. Es tut mir leid. I did a special training from one of the, I think, one of the world's best Christian counselors. Ich machte eine spezielle Schulung bei einem der meiner Meinung nach weltbesten christlichen Seelsorger. Do you know what I learned there? Wisst ihr, was ich dort gelernt habe? How to defy the finished work of the cross. Wie man sich dem vollbrachten Werk des Kreuzes widersetzt. I learned there that the past is more powerful than what Jesus did. Ich habe dort gelernt, dass die Vergangenheit kraftvoller ist als das, was Jesus getan hat. I learned there that I have still got to go back in the past to fix some problem because what Jesus fixed is not good enough. Ich habe dort gelernt, dass ich immer noch in die Vergangenheit zurückgehen muss, um ein paar Probleme zu lösen, denn das, was Jesus gelöst hat, ist nicht gut genug. I learned there that Christians are stuck in the same problem because they haven't gone back and fixed it. Ich habe dort gelernt, dass Christen im selben Problem festhängen, weil sie nicht zurückgegangen sind und es gelöst haben. Today more than 20 years later understanding what happened at the cross, I look back with embarrassment. Heute, mehr als 20 Jahre später, nachdem ich verstanden habe, was am Kreuz geschah, schaue ich beschämt zurück. I honestly consider it one of my greatest mistakes in my Christian walk. Ich betrachte das wirklich als einen meiner größten Fehler in meinem Leben als Christ. Do you know why? Weißt du warum? Because it minimizes the redemptive power of my Jesus. Weil es die Erlösungskraft meines Jesus minimiert. Look what the Bible says in 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. Schau, was die Bibel in 1. Korinther 1, 30 sagt. If your heart takes this truth as absolute truth, wenn dein Herz diese Wahrheit als absolute Wahrheit annimmt, you will never be the same person again. Wirst du nie wieder dieselbe Person sein. If your heart chooses to recognize this as absolute truth, wenn dein Herz beschließt, dies als absolute Wahrheit anzunehmen, you can leave this room tonight totally transformed. Kannst du diesen Raum heute Abend vollkommen verwandelt verlassen. Look at this. But of him you are in Christ. Schau dir das an. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, for us wisdom from God, der uns von Gott gemacht worden ist zu Weisheit and righteousness, und zur Gerechtigkeit and sanctification, und zur Heiligung and redemption. Und zur Erlösung. And redemption. Und Erlösung. As it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Jesus himself has become your redemption. Jesus selbst wurde deine Erlösung. That means it doesn't matter whatever happened, he paid for it to be redeemed. Das heißt, es ist egal, was immer geschehen ist, er hat dafür bezahlt, dass es erlöst ist. You see, the redemption is not your sins are forgiven, you'll make it to heaven. Seht ihr, die Erlösung ist nicht, deine Sünden sind vergeben, du kommst nun in den Himmel. The redemption is I have paid for everything that ever happened to purchase it for my freedom. Die Erlösung ist, ich habe bezahlt für alles, was jemals geschehen ist, um es für meine Freiheit zu erwerben. Where there was destruction, the redemptive power of Jesus brought restoration. Wo Zerstörung war, bewirkte die Erlösungskraft Jesus Wiederherstellung. Where there was defeat, the redemptive power of Jesus brought victory. Wo Niederlage war, bewirkte die Erlösungskraft Jesu Sieg. Where there was inferiority, the redemptive power of Jesus brought superiority. Wo Minderwertigkeit war, bewirkte die Erlösungskraft Jesu Überlegenheit. How? Wie? In yourself you're inferior, in Christ you're superior. In dir selbst bist du minderwertig, in Christus bist du überlegen. See, Jesus didn't pay for you, so that you're not a slave of sin anymore. Jesus hat nicht für dich bezahlt, dass du kein Sklave der Sünde mehr bist. Jesus paid for you, that you're not a slave to anything or anyone anymore. Jesus hat für dich bezahlt, dass du kein Sklave von nichts und niemandem mehr bist. Jesus paid for you that there is nothing that ever happened in your life that doesn't have purpose. Jesus bezahlte für dich, damit nichts, was je in deinem Leben geschah, keinen Sinn hat. Jesus came to set you free, to heal, to restore you. Jesus kam, um dich freizusetzen, dich zu heilen und wiederherzustellen. I have seen a woman. Ich habe eine Frau gesehen. Daniel was with me. Daniel war dabei. I'm not sure if I've ever met an adult who's walked through a greater trauma. Und ich bin nicht sicher, ob ich einem Erwachsenen begegnet bin, der ein größeres Trauma erlebt hat. Daniel knows the story. Daniel kennt die Geschichte. I've seen that woman's trauma who tormented her. Ich habe das Trauma dieser Frau gesehen, das sie quälte. You could see her face, the torment. Man konnte die Qualen in ihrem Gesicht sehen. I don't think it was 10 minutes later she was completely transformed. Ich denke, es war nicht mal 10 Minuten später, als sie vollkommen verwandelt war. Transformed visibly for everybody. Verwandelt, sichtbar für jeden. Why? Warum? Because the redemptive power of Jesus entered that life. Weil die Erlösungskraft von Jesus ihr Leben betrat. But look. Aber schau. If you want to remain a victim, you will remain outside of the redemptive power of God. Wenn du ein Opfer bleiben willst, wirst du außerhalb der Erlösungskraft Gottes bleiben. I'm not saying you're not going to be saved. Ich sage nicht, dass du nicht gerettet wirst. I'm talking about living redemption every moment of every day. Ich spreche davon, die Erlösung in jedem Moment des Tages zu leben. Once you learn that the highest price was paid, that everything in your life can be redeemed. Wenn du lernst, dass der höchste Preis bezahlt wurde, damit alles in deinem Leben erlöst werden kann, suddenly negative situations don't stress you anymore. Werden dich negative Situationen plötzlich nicht mehr stressen. I'm gonna tell you something. Ich werde euch etwas erzählen. Do you know why I always say thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus when things go wrong? Wisst ihr, warum ich immer danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus sage, wenn Dinge schief laufen? When I emphatically say thank you Jesus, Debbie say, what's going wrong? Wenn ich mit Nachdruck danke Jesus sage, fragt Debbie, was läuft schief? I say nothing. Ich sage nichts. Last night we were at a nice restaurant in Vienna. Because one of our closest friends had the 27th wedding anniversary. Gestern Abend waren wir in einem schönen Restaurant in Wien, weil einer unserer besten Freunde seinen 27. Hochzeitstag hatte. And Debbie looks across the table and she said, "What's going on?" Und Debbie schaute über den Tisch und sagte, "Was ist los?" I said, "Nothing." Ich sagte nichts. She said, "What is going on?" Sie sagte, "Was ist los?" There wasn't really anything going on. Es war nicht wirklich etwas. She said, "Yes." Debbie sagt, doch. Yeah, I mean, there was. I got a really, really, really bad news. Ich meine, es war etwas. Ich bekam eine wirklich, wirklich schlechte Nachricht. Really bad. Also wirklich schlecht. But do you know what? Aber weißt du was? Even though I got the really, really bad news, I was just happy. I was in peace. I had no stress. Obwohl ich diese wirklich schlechte Nachricht bekam, war ich einfach glücklich. Ich war im Frieden. Ich hatte keinen Stress. Listen. Hör zu. I don't say thank you Jesus in difficult circumstances as a magic formula. Ich sage in schwierigen Situationen nicht danke Jesus als eine magische Formel. Do you know why I always say thank you Jesus in difficult circumstances? Wisst ihr, warum ich in schwierigen Situationen immer danke Jesus sage? Because I believe in redemption. Weil ich an Erlösung glaube. I believe the most painful and difficult circumstances has the redemptive purpose of God in it. Ich glaube, dass die schmerzhaftesten und schwierigsten Umstände die erlösende Absicht Gottes enthalten. If I believe in redemption, wenn ich an Erlösung glaube, that means I believe that Jesus purchased, redeems everything in my life, not only me. Das heißt, dass ich glaube, dass Jesus alles in meinem Leben erkauft und erlöst, nicht nur mich. If he has become my redemption, und wenn er meine Erlösung geworden ist, then the situation of my life, they are part of me. Dann sind die Situationen in meinem Leben Teil von mir. Think. Denk. Oh, here is Reinhard, and then here is Reinhard's life. Hier ist Reinhard und hier ist Reinhards Leben. You can't separate me from my situation. Du kannst mich nicht von meinen Situationen trennen. You... I was in Europe last week. Ich war in Europa letzte Woche. Naja, ich bin immer noch in Europa, nicht wahr? I'm in Europe. Okay. Europe, yes. I'm in Europe. I'm in Prague. Ich weiß gar nicht, wo ich auf der Welt gerade bin. Ich bin in Europa. Ich bin in Europa. Ich bin in Prag. Schau mal. Okay, letzte Woche war ich in der Schweiz. And somebody introduced a woman to me. Und jemand stellte mir eine Frau vor. Somebody said, Reinhard, I want you to meet this woman. Jemand sagte, Reinhard, ich möchte, dass du diese Frau kennenlernst. And I met this woman. Und ich traf diese Frau. And she's from another country. Und sie ist aus einem anderen Land. She is one of the top psychiatrists. Und sie ist eine der Top-Psychiaterinnen. She teaches other psychiatrists at the university at a very high level. Sie lehrt andere Psychiater an der Universität auf einem sehr hohen Niveau. And she diagnosed me last Sunday. Und sie hat mich letzten Sonntag diagnostiziert. She did. Sie tat das. She said, Reinhard, you are schizophrenic. Sie sagte, Reinhard, du bist ein Schizophrener. Guys, why did you travel so far to listen to a schizophrenic? Leute, warum seid ihr so weit gereist, um einem Schizophrenen zuzuhören? What are you doing here? Was macht ihr hier? Last Sunday, from a high-level psychiatrist, I was diagnosed as schizophrenic. Letzten Sonntag wurde ich von einer hochrangigen Psychiaterin als schizophren diagnostiziert. I said to her, ich sagte zu ihr, what do you mean? Was meinst du? She said, you live in two worlds at the same time. Sie sagte, du lebst gleichzeitig in zwei Welten. She said, I've listened to you for 3 days. You hear voices. Sie sagte, ich habe dir 3 Tage lang zugehört. Du hörst Stimmen. She said, I've been here for 3 days. You see things. Sie sagte, ich war 3 Tage lang hier. Du siehst Dinge. You see things and you hear voices. Du siehst Dinge und du hörst Stimmen. And you live in a different world while you are here with us. Und du lebst in einer anderen Welt, während du hier mit uns bist. I said, it's true. Ich sagte, das stimmt. It's true. Das stimmt. So tonight my wife has to go to bed with a schizophrenic. Deshalb muss meine Frau heute Nacht mit einem Schizophrenen ins Bett gehen. So tonight the four of us are going to share a bedroom. Heute Abend werden wir 4 ein Schlafzimmer teilen. She's schizophrenic too. Oh, okay. Yeah, yeah. Wir 4, denn sie ist auch schizophren. Ja, ja. Roman booked us one room with one bed. He didn't know that there are 4 of us. Roman buchte uns ein Zimmer mit einem Bett. Er wusste nicht, dass wir zu 4 sind. But all 4 of us have become good friends. Aber wir 4 sind alle gute Freunde geworden. We have learned how to get along with each other. Wir haben also gelernt, miteinander auszukommen. Somehow we'll make it work. Irgendwie kriegen wir das hin. But think. Aber denk mal. How we have limited redemption to one time, somewhere, after my life, it's gonna be good. Wie sehr wir die Erlösung beschränkt haben auf irgendwann, irgendwo, nach meinem Leben wird es gut werden. Redemption is today. Erlösung ist heute. The reason why when something bad happens, I say thank you Jesus, because in my heart I believe it's going to be redeemed. Der Grund, warum ich danke Jesus sage, wenn etwas Schlechtes passiert, ist, dass ich in meinem Herzen glaube, dass es erlöst werden wird. I so believe in redemption. Ich glaube so sehr an Erlösung. That Jesus paid that every situation for me, hell or heaven, beauty or ugly, is redeemed. Dass Jesus bezahlt hat, damit jede Situation für mich, Hölle oder Himmel, schön oder hässlich, erlöst ist. So let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. If your boss says to you, you are fired. Wenn dein Boss zu dir sagt, du bist gefeuert. And you know that Jesus paid that out of this something really cool will come. Why would you not say thank you Jesus? Und du weißt, dass Jesus dafür bezahlt hat, dass daraus etwas wirklich Cooles entstehen wird. Warum willst du nicht danke Jesus sagen? See, people who don't say thank you Jesus in difficult circumstances don't truly believe in redemption. Menschen, die in schwierigen Umständen nicht danke Jesus sagen, glauben nicht wirklich an Erlösung. They believe in limited redemption. Sie glauben an beschränkte Erlösung. I'm gonna complain and grumble now, but at least one day I'm going to heaven. Thank you for my salvation. Ich werde jetzt klagen und grummeln, aber zumindest komme ich eines Tages in den Himmel. Danke für meine Errettung. That's a limited redemption. Das ist eine beschränkte Erlösung. Jesus purchased that I could be set free from anything that could be destructive. Jesus erkaufte mich, dass ich von allem, was zerstörerisch sein könnte, freigesetzt werden kann. Jesus purchased that every bondage will turn out into victory. Jesus erkaufte mich, dass jede Bindung sich in einen Sieg verwandelt. Jesus purchased that when the devil throws rocks at me, I can step on top of them into my destiny. Jesus erkaufte mich, damit ich, wenn der Teufel Steine auf mich wirft, ich auf diese steigen und in meine Bestimmung treten kann. Paul was so sure of the redemptive power of Jesus. Paulus war so sicher über die Erlösungskraft Jesu. That when he was in prison, he said, "Ah, the word of God cannot be put in chains." Dass er im Gefängnis sagte, das Wort Gottes kann nicht in Ketten gelegt werden. When he was in prison, he said, "This is wonderful here because the prison guards now can hear about Jesus too." Als er im Gefängnis war, sagte er, das ist wunderbar hier, denn die Gefängniswärter können nun auch von Jesus hören. When he was in prison, he could say, "Wow, let me tell the church, rejoice in the Lord and always rejoice." Als er im Gefängnis war, konnte er sagen, "Ah, wow, ich sage das der Gemeinde, freut euch im Herrn alle Zeit, freut euch." Paul could write, "Guys, everything is going to work for good." Paulus konnte schreiben, Leute, alles wird gut werden. You know why? Wisst ihr warum? Because Jesus paid for complete redemption, not for limited redemption. Weil Jesus für vollkommene Erlösung gezahlt hat, nicht für begrenzte Erlösung. Jesus didn't pay to redeem you to go to heaven. He paid to redeem everything about you. Jesus bezahlte nicht, um dich zu erlösen, damit du in den Himmel kommst. Er bezahlte, um alles an dir und über dich zu erlösen. Jesus doesn't look and say, this is Marek. Jesus betrachtet uns nicht und sagt, das ist Marek. Him I'm gonna redeem. Ihn werde ich erlösen. But his circumstances, no, I'm not gonna have anything to do with it. Aber seine Umstände, nein, mit denen habe ich nichts zu tun. His past, well, that's your problem. Seine Vergangenheit, das ist sein Problem. I mean, what you suffered, well, you deal with it. Was er erlitten hat, darum muss er sich selbst kümmern. What's going on today in your life? Well, why should that have anything to do with me? Was heute in seinem Leben geschieht, warum sollte das etwas mit mir zu tun haben? Jesus looks at Marek and says, Marek, you and everything about you has been redeemed. Jesus schaut Marek an und sagt, Marek, du und alles an dir wurde erlöst. I myself have become your redemption. Ich selbst wurde deine Erlösung. I have become the price that was paid, that every situation has a purpose. Ich wurde der Preis, der bezahlt wurde, damit jede Situation einen Zweck hat. Suddenly the picture changes. Plötzlich ändert sich das Bild. Suddenly we don't run away from difficulties. Plötzlich rennen wir nicht mehr von Schwierigkeiten davon. Suddenly we are not victims. Plötzlich sind wir keine Opfer mehr. Suddenly we walk through life celebrating the great redemptive power of Jesus. Plötzlich gehen wir durchs Leben und feiern die großartige Erlösungskraft von Jesus. You know, once I opened my heart to believe this, als ich mal mein Herz geöffnet hatte, das zu glauben, I could write several books only of stories of experienced redemption in difficult circumstances. Könnte ich ein Buch mit Geschichten schreiben von erlebter Erlösung in schwierigen Umständen? I could tell you so many stories where naturally I was inclined to say, oh no, not again. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, als ich vom Natürlichen her geneigt war zu sagen, oh nein, nicht schon wieder. Aber ich traf eine einfache Entscheidung. No complaining. Kein Jammern. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Somehow I will see the redemption of Jesus Christ. Irgendwie werde ich die Erlösung von Jesus Christus sehen. I don't have to understand it. Ich muss es nicht verstehen. I don't have to figure it out. Ich muss es nicht hinbekommen. Listen, why would you figure out your redemption? He paid for it. You didn't pay for it. Warum sollst du deine Erlösung hinbekommen? Er bezahlte dafür. Du hast nicht dafür bezahlt. It's his business, not yours. Es ist seine Sache, nicht deine. Your business is to believe the right thing. His business is to make sure the redemption happens. Deine Sache ist, die richtigen Dinge zu glauben. Seine Sache ist, dafür zu sorgen, dass die Erlösung passiert. I have this strange feeling. Ich habe dieses seltsame Gefühl, that Christians have frustrated their angels so much. Dass Christen ihre Engel so sehr frustriert haben. Because their angels were supposed to actually manifest the redemptive power of Jesus. Weil ihre Engel die Erlösungskraft Jesu eigentlich manifestieren sollten. But because of the unbelief of the Christian, the complaining of the Christian. Doch aufgrund des Unglaubens und dem Klagen der Christen. The negative attitude of the Christian, der negativen Einstellung der Christen, focusing on the circumstances instead of redemption, indem sie sich auf die negativen Umstände anstatt auf die Erlösung fokussieren, the angels go, machen die Engel, we don't respond unless there is faith. Wir reagieren nicht, wenn kein Glaube da ist. You believe that you're a victim, there's nothing we can do. We'll allow you to have what you believe. Wenn du glaubst, dass du ein Opfer bist, dann können wir nichts tun. Wir erlauben dir, das zu haben, was du glaubst. You believe that Jesus is not your redemption. Wenn du glaubst, dass Jesus nicht deine Erlösung ist. Well, then we allow you to live with what you believe. Tja, dann erlauben wir dir, mit dem zu leben, was du glaubst. I don't want to live like this. Ich möchte so nicht leben. I want my angels to be so worn out that they barely make it to the end of my life. Ich möchte, dass meine Engel so ausgelaugt sind, dass sie es kaum bis zum Ende meines Lebens schaffen. I mean, why would you keep an angel lazy? Warum möchtest du einen Engel träge und faul sein lassen? Laziness is terrible. Faulheit ist schrecklich. Angels were not created to be lazy, they were created to work. Engel wurden nicht geschaffen, um faul zu sein. Sie wurden geschaffen, um zu arbeiten. I have a personal conviction. Ich habe die persönliche Überzeugung, that the angels of God part of the job is, dass es ein Teil der Aufgaben von Gottes Engel ist, to manifest the redemption of Jesus in my day-to-day circumstances. Die Erlösung Jesu in meinen täglichen Umständen zu manifestieren. But how are they going to do anything if you keep complaining, grumbling, whining and think you're a victim? Aber wie sollen sie irgendetwas tun, wenn du immer zu jammerst und klagst und denkst, dass du ein Opfer bist? Stop it! Hör auf damit! Stop defying the cross. Hör auf, dem Kreuz zu widerstehen. Stop acting like redemption is all about the life after death. Hör auf, so zu handeln, als ob es bei Erlösung nur um das Leben nach dem Tod geht. Get out of this room tonight and say, I'm righteous, I'm perfect, and redemption is today. Verlass heute Abend diesen Raum und sage, ich bin gerecht, ich bin perfekt und Erlösung ist heute. Jesus is my redemption, not will be my redemption. Jesus ist meine Erlösung. Er wird nicht meine Erlösung sein. My redemption today. Er ist meine Erlösung heute. So everything about my life, every circumstance has the redemptive handprint of God on it. Deshalb hat alles in meinem Leben, jeder Umstand, den erlösenden Handabdruck Gottes auf sich. We need to learn to cooperate with heaven. Wir müssen lernen, mit dem Himmel zu kooperieren. Jesus paid such a high price that we experience redemption. Jesus hat so einen hohen Preis bezahlt, damit wir Erlösung erleben. And as we learn to cooperate with heaven, und während wir lernen, mit dem Himmel zu kooperieren, all about redemption, wobei es immer um Erlösung geht, suddenly we'll walk through earth and every day we will experience redemption in one way or the other. Wandeln wir plötzlich auf der Erde und wir erleben jeden Tag auf die eine oder andere Weise Erlösung. I have become almost allergic. Ich bin fast allergisch geworden. Against negative complaining Christians. Gegenüber negativen, klagenden Christen. You know why? Wisst ihr warum? Because it is such a defiance of the cross. Weil es so eine Verachtung des Kreuzes ist. Listen. Hör zu. He always leads us in triumph. Er führt uns immer in dem Triumph. It's in the Bible. Das steht in der Bibel. You will experience as much triumph as you appropriate in faith. Du wirst so viel Triumph erleben, wie du im Glauben ergreifst. Paul wrote that in one of the most difficult contexts of his life. Paulus schrieb das in einem der schwierigsten Umstände seines Lebens. Paul wrote it in a situation where everything was bad. Paulus schrieb das in einer Situation, in der alles schlecht war. 2 Corinthians 2, everything was bad. Lies 2. Korinther 2, alles war schlecht. And then he says, but thanks be to God who always leads us in triumph. Und dann sagt er, aber Gott sei Dank, der uns immer im Triumph führt. The redemption of Jesus is supposed to be part of your life 24/7. Die Erlösung von Jesus sollte 24 Stunden, 7 Tage die Woche Teil deines Lebens sein. If your boss fires you, wenn dein Boss dich feuert, there is a redemptive purpose. Gibt es einen erlösenden Zweck. Listen to me. Hört mir zu. I have something written down in my iPad that I never shared with anybody, not even Debbie knows. Ich habe etwas in mein iPad geschrieben, das ich noch nie mit jemandem geteilt habe. Nicht einmal Debbie kennt das. It's a message for the body of Christ. Es ist eine Botschaft für den Leib Christi. A prophetic message. Eine prophetische Botschaft. I sat on the plane somewhere, and God said, write these things down. Ich saß im Flugzeug irgendwo und Gott sagte, schreib diese Dinge auf. And God said, I will tell you 10 things the Christians were supposed to learn from the pandemic and did not learn. Und Gott sagte, ich werde dir 10 Dinge sagen, die die Christen aus der Pandemie lernen sollten und sie haben sie nicht gelernt. Prepare my people. Bereite mein Volk vor. So one time I'm going to record this. Eines Tages werde ich das aufnehmen. But listen. Aber hör zu. Look how many people have used the pandemic redemptively. And how many people have used it destructively. Schaut, wie viele Menschen die Pandemie erlösend genutzt haben und wie viele sie zerstörerisch verwendet haben. How many Christians? Wie viele Christen? You are the only one who chooses whether you see the redemptive power of Jesus in every situation of your life. Du bist der Einzige, der entscheidet, ob du die erlösende Kraft Jesu in jeder Situation deines Lebens siehst oder nicht. So why are you the only one who chooses? Weißt du, warum du der Einzige bist, der entscheidet? Jesus paid the price. Weil Jesus den Preis bezahlt hat. You're free from slavery. Du bist frei von Sklaverei. He has become your redemption. Er wurde deine Erlösung. Now it depends if you appropriate it. Nun hängt es davon ab, ob du es ergreifst. Appropriate it means I choose to believe it. Ergreifen bedeutet, ich entscheide mich, es zu glauben. You are my redemption. Du bist meine Erlösung. No circumstances of my life is not supposed to be not redeemed. Kein Umstand meines Lebens sollte nicht erlöst sein. Therefore never will I complain. Deshalb werde ich mich nie beklagen. Never will I run away from problems. Ich werde nie von Problemen weglaufen. Never will I start to think, feel or talk negative about it. Nie werde ich negativ darüber denken, reden oder empfinden. I've made my decision. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Thank you, Jesus is my lifestyle. Danke, Jesus ist mein Lebensstil. And I firmly believe the redemptive hand of Jesus is in everything. Und ich glaube fest, dass die erlösende Hand Jesu in allem ist. Then what's going to happen? Weißt du, was passieren wird? Like magic. Wie Magie. Suddenly, this looked really bad, but now it's really good. Das hat wirklich schlecht ausgesehen, aber jetzt ist es plötzlich wirklich gut. I mean, this was awful, but look how beautiful. Das war schrecklich, aber schau, wie schön es jetzt ist. There was shit and now there are flowers growing. Da war Kacke und jetzt wachsen da Blumen. What happened? Was ist passiert? It's called redemption. Man nennt das Erlösung. I'll see you tomorrow at 9:30. Wir sehen uns morgen um 9:30 Uhr.